Der Friedensvertrag von Versailles hat den Juden in Polen unter dem Titel Schutz der Minderheiten die vollen Rechte eines Staates im Staate unter der Bürgschaft des Völkerbundes gegeben. Keine öffentliche Anordnung darf getroffen werden, welche die Juden in ihrer Sabbatruhe stört. Sie können es ablehnen, am Sabbat vor Gericht zu erscheinen. Öffentliche Wahlen dürfen nicht am Sabbat stattfinden. Dieser Vorgang öffnet vielleicht manchem die Augen, weshalb in Deutschland Wahlen zwar am christlichen Sonntag, nicht aber etwa an einem Sonnabend, dem Schabbes, vorgenommen werden dürfen. Es werden besondere Judenschulen eingerichtet, in deren Verwaltung der Staat nichts dreinzureden hat, er hat nur die Mittel dafür aufzubringen. Fast witzig ist es, dass während in diesen Bestimmungen sonst anstelle von Juden immer nur von rassischen und religiösen Minderheiten gesprochen wird, jedoch dort, wo es um die Verfügung über die staatlichen Gelder geht, unzweideutig steht, Erziehungsausschüsse von den örtlichen jüdischen Gemeinden ernannt, werden unter allgemeiner Kontrolle für die Verteilung der öffentlichen Gelder sorgen. So sind die Juden in Polen fast allen politischen und rechtlichen Pflichten entzogen, dafür aber mit doppelten Bürgerrechten ausgestattet. Dies versteht das Judentum unter Gleichberechtigung. Ohnmächtig mussten sich zunächst Volk und Staat einem übermächtigen Drucke fügen, und unter diesem sammelt sich natürlich und notwendig ein glühender Judenhass, der in absehbarer Zeit sich elementar entladen muss und wird. Die Revolution in Deutschland ist hauptsächlich von den jüdischen Rechtsanwälten Kohn und Haase mittels der von der Sowjetregierung gelieferten Millionen und jüdischen Agenten herbeigeführt worden. Überall, wo die Spartakistenaufstände zu dem Zwecke, das deutsche Wirtschaftsleben nach russischem Muster ebenfalls bis auf den Grund zu vernichten, aufflammten, wurden russische Juden als Anstifter festgestellt. In München waren die Juden Eisner, Kosmanowski, Mühsam, Levine, Landauer, Toller, Sondheimer und andere die Leiter der spartakistischen Unruhen und Urheber der furchtbaren Geiselermordungen. Sie sind zum großen Teil russisch-polnischer Herkunft. Verständnislos steht die Welt vor solcher satanischer Zerstörungswut, die ihre Erklärung nur in dem menschenfeindlichen Grundwesen des Judentums finden kann, das die Verheißung zu erfüllen droht, du sollst alle Völker fressen. Es bedarf schon einer tieferen psychologischen Einsicht, um diese Vorgänge in ihrem innersten Wesen verstehen zu können, und wer sie besitzt, den wird das Wort nicht befremden, die Juden sind Teufel in Menschengestalt. Und es kann nicht eher Frieden und sittliches Gedeihen in der Menschheit geben, bevor nicht diese zerstörenden Gewalten gründlich ausgeschaltet sind. Zur Kennzeichnung des Lebens und Treibens der russisch-polnischen Juden mögen zunächst hier einige ältere Äußerungen von vorurteilslosen Schriftstellern folgen. J. G. Kohl: Wenn irgendetwas geeignet ist, einem den Aufenthalt in Lemberg sowie überhaupt in Galizien und in ganz Polen zu verleiden, so sind dies die Juden, die überall wuchernde Plage des Bauern und des Reisenden. Es existiert, glaube ich, nirgends auf der Welt mehr etwas, was der Gemeinheit und Schamlosigkeit der jüdischen Kuppler und Faktoren in Polen gleichkommt. Die Verbreitung des geilen, gierig wuchernden Judenstammes in Polen ist eines der merkwürdigsten Phänomene in der Geschichte der Völker. In allen den Städten dieser Landstriche betreiben sie vorzugsweise die städtischen Gewerbe, alle Handwerke mit einziger Ausnahme des Schmiede- und Zimmermannshandwerks, alle Handels- und Krämergeschäfte, und in keinem der bezeichneten Lande ist es möglich, irgendein bedeutendes oder unbedeutendes Geschäft ohne die Vermittlung eines Juden abzuschließen. Der Edelmann verkauft durch den Juden sein Getreide an den Schiffer, durch den Juden engagiert der Hausherr seine Bediensteten, seine Haushofmeister, seine Köchinnen, ja sogar für seinen Sohn die Erzieher und Lehrer. Durch den Juden werden die Güter verpachtet, Gelder aufgenommen, Vorräte eingekauft und so weiter. Kurz, durch die Vermittlung des Juden speist, fährt, reitet, logiert und kleidet man sich. Ehemals waren die Juden auch noch die einzigen Pächter der Zölle, der Bergwerke und der Salinen Polens. Die Branntweinpacht liegt noch jetzt gewöhnlich in den Händen der Juden. Jeder polnische Edelmann hat in seinem Hause und ebenso in den Städten, welche er zu besuchen pflegt, seinen jüdischen sogenannten Faciendenmacher, der ihm wie sein Schatten auf Schritt und Tritt folgt und ohne welchen er sich so wenig regen und bewegen zu können glaubt, wie ohne Arme und Beine. Alles hier ist so mit dem jüdischen Elemente gefüllt, dass nicht einer zum anderen kommen kann ohne Vermittlung eines Juden. Kasimir der Große, auf den eine schöne jüdische Mätresse großen Einfluss übte, ordnete den rechtlichen Zustand der Juden auf eine für sie anscheinend sehr vorteilhafte Weise. Er gab ihnen einen privilegierten Gerichtsstand, das Gericht des Woiwoden, Statthalters, für ihre Streitigkeiten mit Nichtjuden, ihre eigenen Gerichte für Streitigkeiten mit ihren Stammesgenossen. Er befreite sie von allen Staatslasten wie von der Truppenstellung und so weiter und entzog sie gesetzlich aller Gewalt und Willkür der Grundherren. J.G. Kohl, Reisen im Inneren von Russland und Polen, dritter Band, Seite 114 und folgende, Leipzig 1841. T. von Lengenfeld. Die westlichen und südlichen Provinzen Russlands sind mit Juden angefüllt, die auf Kosten der übrigen Bevölkerung den Handel vollständig in ihre Hände gerissen haben. Der jüdische Händler beschäftigt sich mit allem, wobei nur etwas zu verdienen ist. Es gibt keine Ware, die er nicht kauft, kein Geschäft, das irgendeinen Vorteil verspricht, welches er nicht unternimmt. Heute handelt er mit Getreide, morgen mit Talg, übermorgen geht er zum Holzhandel über oder leiht Geld auf hohe Prozente aus. Die Juden kaufen gern russische Manufakturwaren aus erster Hand, die sie dann im ganzen Westen des Reiches mit Vorteil absetzen. Ebenso ist auch der ganze Handel mit ausländischen Waren in den Händen der Juden. Die Juden dringen bis zu den entferntesten russischen Jahrmärkten vor, trotzdem ihnen der Besuch derselben verboten ist. Auf den Jahrmärkten, wo es ihnen erlaubt ist zu handeln, gewinnt der Handel ein gewisses fieberhaftes Ansehen. Sie erscheinen in ungeheurer Menge und verkaufen ihre Waren in Buden en gros und en détail, auf Tischen oder tragen sie von Haus zu Haus. Um jeden jüdischen Großhändler schwärmen Hunderte von armen Juden, die ihre Waren von demselben auf Kredit nehmen und en détail verkaufen. Die Juden unterstützen stets einer den anderen. Sie haben ihre Bankiers, Mäkler, Agenten, ja selbst ihre eigenen Fuhrleute. Über das ganze westliche und südliche Russland ist ein zahlloses Heer von Agenten und Kommissionären reicher jüdischer Großhändler zerstreut. Diese bilden das Bindeglied zwischen den Kaufleuten und den Produzenten, zwischen den entfernteren Märkten und den Handelszentren. Die Obliegenheit der Kommissionäre bestehen im Ankaufe von Waren und in den periodischen Berichten, die sie über alle ökonomischen Neuigkeiten an ihre Herren abzustatten haben, über die Ernteaussichten, über die Preise aller nur möglichen Produkte, wobei sie ihre Ansicht über den Vorteil dieser oder jener Handelsoperation mitteilen. Außer den Kommissionären sind die Mäkler für den jüdischen Handel geradezu unentbehrlich. Das Geschäft des Mäklers besteht darin, alles zu wissen, alles aufzuspüren, die interessierten Parteien zusammenzubringen, alle Handlungen der Personen zu überwachen, die mit dem Kaufmann in irgendeiner Verbindung stehen, mit einem Wort, alle Interessen seines Prinzipals zu vertreten. Der Mäkler ist ein lebendiger Preiskurant, dem die Preise, die Quantität und Qualität der verkäuflichen Waren, deren Aufenthaltsort, kurz alles das verzeichnet ist, was den Käufer interessieren könnte. Mäkler ist fast ein jeder Jude. Ja, man kann wohl mit Recht behaupten, dass er dazu geboren ist. Die Mäkler des einen Marktes lassen keinen Fremden dahin und betreten selbst auch keinen fremden Markt, sondern rekommandieren ihren Klienten einen bekannten Mäkler an seinem Orte. Es gibt spezielle Mäkler für den Getreide-, Talg-, Salz- und Holzhandel. Da, wo nur immer Juden wohnen, ist das ganze Land von einem Netz von Mäklern überzogen, welche in die geheimsten ökonomischen Schlupfwinkel der Gegend eindringen. Der Mäkler versteht es, sich überall und für jedermann unentbehrlich zu machen. Der Gutsbesitzer, besonders der polnische, ist der geborene Freund des Juden, der ihm schmeichelt, sich vor ihm erniedrigt, immer weiß, wo und wie man Geld auftreiben und seine Produkte am vorteilhaftesten verwerten kann. Eine Stufe niedriger als der Mäkler steht der Kortschmar oder Schankjude. Zerlumpt und bettelhaft in seinem Aussehen spielt er eine sehr wichtige Rolle in dem Handel, besonders in dem Getreidehandel. Da, wo er sich niedergelassen hat, beginnt der Handel mit Getreide für bares Geld, häufiger noch für Branntwein. Alle Winkel der jüdischen Wohnung sind mit der Habe der Bauern angefüllt, während in der Scheune das zu kleinen Partien aufgekaufte Getreide aufgespeichert liegt.